Schläfst du schon? Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken und es kreist einfach in meinem Kopf. Weißt du noch, heute beim Einkaufen? Mhm. Da haben wir uns doch Wurst und Würstchen, Heißwürstchen geholt. Mhm. Und du hast da ganz oft auf den, auch beim Hackfleisch oder sowas, mhm, wenn du halt Hackfleisch hast, dann, dann ist das ja so, also entweder gemischtes Hackfleisch, dann, mhm, ist da halt ein Schwein und eine Kuh drauf, mhm, oder ist es halt nur Schweinefleisch, dann ist da nur ein Schwein drauf. Mhm. Und hast du bei Wurst ja auch, dass du mit einem Blick erkennen kannst, ist das jetzt Geflügelwurst, dann ist da so ein Huhn drauf. Ja. Oder bei normaler Wurst, in Anführungszeichen, ne, normale Wurst, mhm, da ist ja ein Schwein drauf. Ja. Und jetzt hatten wir das Phänomen, dass du, glaube ich, normale Heißwürstchen, so Wiener Würstchen, die ihr geholt, ja, hast. Und ich wollte aber diese Käseknacker. Die hast du auch bekommen. Die habe ich auch bekommen. Und dann haben wir aber auf die Packung geguckt und bei dir waren, glaube ich, ein Schwein drauf. Ja. Und weil meine Würstchen waren aber Geflügelwürstchen mit wahrscheinlich Putenfleisch oder sowas, da, mhm, war dann eben ein Truthahn oder was war das? Ja. Oder ein Huhn, ich weiß es nicht mehr, daneben da drauf. Aber in den Würstchen war doch auch Käse drin. Also das war noch ein Käsewürstchen. Wieso war da kein Käsetier drauf? Da war kein Käsetier auf der Packung. Da war kein Käsetier auf der Packung. Warum werden die hier so verschwiegen, die Käsetiere? Ja, das kann ich dir erklären. Also, das hängt zum einen damit zusammen, tatsächlich, dass viele Leute die Käsetiere gar nicht kennen. Also, ja, die wissen gar nicht, dass es Käsetiere gibt. Die haben irgendwelche obskuren Vorstellungen, wo Käse herkommt. Und das liegt zum anderen aber auch daran, dass die Käsetiere selber sehr, sehr schüchtern sind. Hm, okay. Das sind ganz, ganz scheue Tiere. Man sieht die so gut wie nie. Also, man sieht ganz oft den Käse. Naja, die meisten Leute wollen noch gar nicht wissen, wo der Käse herkommt. Bei den Käsetieren. Also ich weiß nicht, also die, weißt du, also die Schweine und Geflügel und so, das wird ja geschlachtet, bis das Heißwürstchen werden. So weißt du, die Käsetiere werden auch getötet? Nee. Du weißt doch, dass die Leute immer erzählen, dass die Löcher im Käse daherkommen, dass da Bakterien drin rumpupsen. Ja, das hat man ja damals bei der Maus gelernt, dass das Bakterienpupse sind. Genau. Weißt du, wo bei den meisten Lebewesen die meisten Bakterien leben? Im Pups? Im Darm. Oh mein Gott. Du meinst also, Käse ist gar nicht geschlachtet, sondern das ist die Ausscheidung von den Käsetieren? Mhm. Oh nein, oh nein. Was essen wir denn da die ganze Zeit? Das ist ja furchtbar. Ja, im Prinzip. Die Leute wollen das halt auch nicht wissen, ne? Und damit, also und die Industrie, die das Ganze vertreibt und so, ja, ne? Die haben halt gedacht, so, das isst ja keiner, wenn wir da draufschreiben, hier, das ist Käsetierpups, Kaka, was auch immer. Ach du Scheiße. Ganz genau. Ja, und weil die sagen ja dann so, na, dann isst ja keiner mehr Käse und dann werden wir den Käse nicht mehr los. Dann hat sich der Aufwand, die Käsetiere einzufangen, gar nicht gelohnt. Dass sich da Peter noch nicht eingeschaltet hat. Also, ne, hier. Ja, naja. Schutz der Käsetiere. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die so Boxen aufgestellt so und dann wird die Käsetierkacke nur so rausgeschaufelt? Nee, Käsetiere haben ein sehr empfindliches Verdauungssystem. Okay. Tatsächlich. Das heißt, in diesen Boxen kriegen die Verstopfungen. Aha. Du meinst, die kriegen Verstopfungen, wenn man die in so eine Box reinstopft? Ja. Okay. Also Käsetiere musst du tatsächlich in Freilandhaltung mindestens... Mhm. Halten. Du willst natürlich eigentlich auch gute Qualität für den Käse haben. Das heißt, Biohaltung ist noch besser. Und wir haben ja schon auch mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Käse ja im Prinzip so ein bisschen wie Salat ist, weil es ja aus Gras hergestellt wird. Ja, das hat mich sowieso immer gefragt. Man sagt ja immer, Käse wird aus Milch gemacht. Und mich irritiert das halt total, weil dann hätte ja auf meinem Würstchen auch eine Kuh drauf sein müssen. War sie ja auch. War sie auch nicht. So, eben. Das muss ja eine Lüge der Lebensmittelindustrie sein, dass Käse aus Milch ist. So. Ja, die haben halt nach was gesucht, wo sie sagen, okay, das kann man erklären, dass das so eine Kette ist. Ne? Weil sie müssen ja vertuschen, dass es eigentlich Käsetierkacke ist. Na eben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal Käse an in der Konsistenz und dann gucken wir uns mal andere Lebensmittel an und dann sind sie halt drauf gekommen, dass wenn man Milch ganz lange stehen lässt, dann flockt die so aus, ja, und wird auch so gelblich, wenn die schlecht wird und riecht auch so streng. Und so. Dann haben wir gesagt, das kaufen uns die Leute ab, dass Käse aus Milch gemacht wird, aber das stimmt halt eigentlich nicht. Ne? Das ist einfach Gras, das verdaut wird von den Käsetieren und dann pupsen die das aus hinten und dann hast du so Käse... Bolletjes auf der Wiese liegen und die wird dann eingesammelt, nochmal ein bisschen der Dreck abgeputzt und so, manchmal auch einfach nur mit so einer Wachsschicht nochmal versiegelt. Ja, genau. Aber das sind dann diese Babybells, ne? Ja, das ist von den jungen Käsetieren. Okay. Dann. von den Kleinen. So, ja, okay. Ne? Das sind die Babywels und die großen Käsetiere, da kommen dann so diese großen Gouda-Räder her. Und so. Ah, okay. Wie groß, wissen Sie, ich habe das ja auch noch nie gesehen, weil man sieht die auf den Packungen nicht, wie groß wird so ein Käsetier? Die werden sehr groß, man erkennt die auch nicht gut. Also die sehen eigentlich aus, wenn du so durch die Berge läufst, dann hast du da öfter mal so riesige Felsbrocken rumliegen, so Findlinge und sowas. Das sind aber eigentlich schlafende Käsetiere, die sind nämlich nachts aktiv. Käsetiere sind nachtaktiv und tagsüber tarnen die sich halt dadurch, dass sie so aussehen wie, wie Steine. Und das kannst du auch nachlesen beim tapferen Schneiderlein, wenn du dich erinnerst. Da gab es ja diesen Wettstreit, wo der Riese diesen Felsen zerbröckelt hat und das tapfere Schneiderlein hat Wasser aus so einem Stein rausgeholt. Dann war das die Molke. Der hat so ein Käsetier so lange gedrückt, es war ein kleines Käsetier, bis es gepinkelt hat halt. Ne? Und dann lief das so raus. Das war gar kein Wasser. Okay. Ja, das war Pipi von einem Käse. Also der hat keinen Stein in der Hand gehabt, sondern ein Käsetier. Das sah aber halt aus wie ein Stein. Aber das heißt, das ist denn dann Sahne, das Pipi von einem Käsetier? Durchfall. Oh nein. Was haben wir denn da gegessen jahrelang? Die Maus, die Maus steckt da ja mit drin. Die haben uns ja gezeigt, wie Käse gemacht wird. Ja. Das ist ja alles eine Lüge. Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber das ich finde das ganz spannend, das Detail, dass Käsetiere eben auch nachtaktiv sind, wo ja der Mond scheint. Und der Mond ist ja auch aus Käse. Ja, eben. Das macht total Sinn jetzt gerade. Also, ja. Das ist. Also, dass die quasi während die fressen, das viele Gras, den Mond sehen, sorgt dafür, dass der Käse gut wird. Also, auch das wäre halt nochmal ein Argument dazu, dass du die nicht im Stall halten kannst, weil dann sehen die den Mond nicht und dann wird der Käse nicht so gut. Aber das erklärt auch, es gibt ja in Frankreich Menschen, die essen halt auch Käse, da sind so Maden in der Rinde und die leben ja auch zum Teil noch. Vielleicht sind das tatsächlich Parasiten, die Käsetiere haben. Das heißt, vielleicht, Menschen haben ja unterschiedliche Geschmäcker. Nur weil ich das nicht essen mag, das heißt ja nicht, dass andere Leute das irgendwie nicht dürfen, so, ne? Sondern wenn es denen halt schmeckt, dann sollen sie es bitte essen. Ich finde es halt mega ekelig, wenn da so Würmer drin rumkrabbeln. Aber vielleicht sind das die Parasiten eben von den Käsetieren, die dann mit ausgeschieden werden und Menschen denken, das ist eine Spezialität, keine Ahnung. Ja, und du kennst ja auch so, dass die Leute sagen so, naja, das ist Kuhmilchkäse und Schafsmilch und Ziegenmilchkäse und sowas. Und ich habe ja schon gesagt, dass die sehr groß sind, diese Käsetiere. Wenn man sich vorstellt, so ein riesiges Käserad, das da so hinten aus einem Käsetier, das muss ja sehr groß sein. Das ist halt, naja, da haben die halt ein ganzes Schaf mitgegessen oder eine ganze Ziege so, wenn die da so mit auf der Wiese rumsprang, wo das Käsetier gerade geweidet hat, ne? Ja, so eine kleine Ziege, so ein riesiges Käsetier halt, ne? Ja, ja, und das ist ja, es gibt ja immer wieder diese Erzählung, also es wird dann häufig auf Bären oder Wölfe oder so geschoben, wenn dann Schafe in der Herde fehlen oder sowas. Aber eigentlich sind das eben Tiere aus so einer Herde, die nachts in der Nähe eines Käsetiers geschlafen haben und das Käsetier, das dann nachtaktiv war, hat das dann mitgefressen. Also es gibt auch noch wilde Käsetiere, wie du gerade sagst. Also nicht nur domestizierte und gezüchtete, sondern auch wilde Käsetiere. Ja, ja, also das Ding ist halt, dass du Käsetiere relativ schlecht domestizieren kannst. Mhm. Eigentlich hast du dann so Käsetierhirten, die aber nicht eine Herde haben, wo man sagt, okay, die haben jetzt die Viecher irgendwie domestiziert und die gehören denen, haben denen eine Glocke umgehangen, sondern eigentlich sind die dafür zuständig, in aller Herrgottsfrühe, so nachts um 3, um 4 aufzustehen. Da legen sich die Käsetiere wieder schlafen, nachdem sie sich die ganze Nacht vollgefressen haben. Und dann zu gucken, wo haben die eben den Käse fallen lassen. Und den dann einzusammeln, damit eben keine frühen Wanderer, Touristen oder wie auch immer, wenn die über diese Almen laufen, da in den Bergen oder so, sehen, dass der Käse eben eigentlich Käsetierkacke ist. Jetzt verstehe ich auch, warum das Bergkäse heißt. Ja. Das ist total logisch. Ja, ja. Ja. Oder auch also Alpenmilch, das ist ja dann auch nur, das kommt dann von den Käsetieren. Ja, ganz genau. Das ist ja unfassbar. Ja. Wir sind da einer großen Verschwörung, also der Lebensmittelindustrie auf der Spur. Ja, ich kann's nur, also wir essen ja beide gerne Käse, das Zeug ist ja schon lecker, vor allem wenn man bedenkt, wo es eigentlich herkommt. Und ihr habt ja neulich festgestellt, dass Pudding auch süchtig macht. Ja. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Leute einfach durch, vielleicht kommt der Stoff, der im Pudding die Leute süchtig macht, ja auch aus einem Enzym aus den Käsetieren. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob dann... Ja, weil wir den ja immer mit der Milch machen. Mit der Milch auch, genau. Vielleicht ist das in der Milch, wenn Sahne Durchfall ist, vielleicht ist dann ja die Milch Pipi, keine Ahnung. Also ja. Also möglicherweise trinken wir die ganze Zeit Käsetier Pipi und machen geschlagene Käsetier Durchfall auf unseren Kuchen. Also das ist ja, da muss man sich mal nachdenken. Also, und ich frage mich halt die ganze Zeit, also es gibt ja Leute, die essen auch Innereien von Tieren, also weiß ich nicht, Leber und Nieren und sowas. Kann man denn die Käsetiere selber auch schlachten und essen? Das ist sehr schwierig tatsächlich. Also weil ich habe ja gesagt, die sehen dann aus wie große Steine und Felsen und sowas, die haben auch eine sehr harte Außenhaut. Also da kommst du ganz, ganz schlecht durch, ist dicker als Elefantenhaut und sowas. Und die Käsetiere sind ja da evolutionär eben hingegangen. Tatsächlich haben gesagt, ehe wir geschlachtet werden, sorgen wir dafür, dass die Abfallprodukte, die bei uns sowieso hinten rausplumpsen und rauslaufen, so lecker sind, dass die Leute gar kein Interesse daran haben, uns zu schlachten. Hm. Weil wenn wir tot sind, dann kacken wir keinen Käse mehr aus. Ja, klar. So, ne? Also das ist tatsächlich so evolutionär. Im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende hat sich das entwickelt. Also eine symbiotische Entwicklung, hätte ich fast gesagt. Genau, also sie haben sich zum einen ein dickeres Fell, dickere Haut zugelegt und zum anderen eben gesagt, okay, aber damit die Leute nicht einfach aus Frust Jagd auf uns machen oder sowas, kacken wir denen halt Käse hin, irgendwas, was die mögen. Und haben das eben verfeinert. Und je nach Region hast du dann eben auch diese unterschiedlichen Geschmäcker. Also, ne, jetzt so ein Käsetier, das in Holland lebt, schmeckt natürlich dann, also nach Tulpen. Kacke schmeckt natürlich anders als jetzt zum Beispiel ein Schweizer Käsetier. Genau. So, ist ja logisch. Also, es kommt dann auch darauf an, wie du das Käsetier fütterst, praktisch, ne? Genau, was da an natürlichen Ressourcen zur Verfügung steht, was du zufütterst, etc. pp. Also was du dann absichtlich dahin streust, hinpflanzt. Also es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie ganz viel im Umfeld, also gerade in den Schweizer Bergen habe ich das gesehen, die so unfassbar viele Blumen rund ums Haus haben. Ne? Das ist aber halt eigentlich nicht zur Zierde da, sondern um damit die Käsetiere so ein bisschen anzulocken, weil die halt lecker riechen, die Blumen für die Käsetiere, und die fressen das halt auch, und damit wird quasi der Käse direkt gewürzt. Aha. Es gibt ja auch so Blütenkäse und sowas, das ist dann bei den gierigen Käsetieren, die nicht so gut kauen und zermalmen, da hast du dann so kleine Blütenstückchen mit im Käse drin. Da kannst du dann erkennen, das sind die aus der Schweiz kommen quasi, oder eben aus Regionen, wo die Leute viel Blumen an ihre Häuser machen und in ihre Vorgärten und Gärten und sowas alles. Das ist ja unfassbar, weil es gibt dann ja auch so dreieckigen Camembert oder Brie auch, ne? Die haben ja ganz andere Formen, rund oder sowas. Also das irritiert mich dann ja schon, also dass die dann auch so Formen machen können. Also sind offensichtlich sehr begabte Tiere und auch verschiedene Konsistenzen und Geschmäcker, also das ist regional natürlich. Weil ich glaube, Camembert kommt ja eher so aus Frankreich. Genau, also es hängt natürlich damit zusammen, was die gefressen haben. So, das gibt eine unterschiedliche Käsekonsistenz. Und dann auch so ein bisschen tatsächlich, wo diese Tiere unterwegs sind und wie viel Ruhe die da haben. Also, okay. Weil dann kann halt die Kacke auch mal ein bisschen länger liegen bleiben, ne? Und muss nicht sofort weggeräumt werden. Und dann kann die halt in der Sonne so ein bisschen eine andere Konsistenz annehmen. Also es gibt Regionen, die sind sehr schlecht erschlossen. Also die Franzosen haben das ja perfektioniert. Die haben ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die haben ja ganz oft keine Sicherheitsabsperrung an irgendwelchen. Ja, das so. Haben wir im Urlaub gesehen. Genau, damit nicht so viele Leute hinrennen, weil die sagen, ah, es ist viel zu gefährlich, dahin zu rennen. Das sind die Weidegründe für die Käsetiere. Das heißt, dieser Wasserfall, im Grunde genommen war das, den wir da gesehen haben, im Grunde genommen war das so der Swimmingpool für die Käsetiere. Und da muss man, also wir hätten jetzt im Grunde genommen nur reinspringen müssen und auf den Grund tauchen, dann hätten wir ganz viel Käse gefunden. Ja, im Grunde genommen. Ja, also Käsenuggets, genau. Käsenuggets, ja. Mhm. Ja, das ist echt spannend. Also, Ich finde halt auch so diese Vielfältigkeit im Geschmack halt echt interessant. Also was wie Blauschimmelkäse. Ja. Ja, keine Ahnung. Also so alles in Emmentaler natürlich, den ganz normalen. Oder auch es gibt ja die amerikanischen, die diesen Cheddar-Käse machen. Mhm. Ne? Die gibt es also international, diese Tiere offensichtlich. Also eine sehr, sehr dominante Spezies, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht werden wir von den Käsetieren regiert, wer weiß das schon. Ja, also das weiß man halt noch nicht so genau. Ne? Mhm. Also weil wir sagen irgendwie, klar, wir essen den Käse, also sind das unsere Nutztiere. Mhm. Aber es gibt tatsächlich Leute, und ich halte das für die klügeren Leute, die halt sagen, naja, die sind halt überall schon gewesen, bevor der Mensch dahin kam. Ja, und die sind auch immer noch da, deswegen gibt es ja so gut wie überall Käse, also jetzt außer so in einigen asiatischen Gebieten. Wenn ich das richtig. Vor allem im Fernsehen gibt es ganz viel Käse. Ja, da richtig viel, ja. Genau. Und also die Theorie ist tatsächlich da, dass die eben die dominante Spezies sind und den Planeten regieren und dass die eben auch unter anderem Einfluss auf Douglas Adams genommen haben, als der über eben die dominanten Spezies, sprich Delfine und weiße Mäuse, auf der Erde geschrieben hat. Eigentlich hat er über die Käsetiere geschrieben und die haben gesagt, Junge, das kannst du hier nicht erzählen. Wenn du das veröffentlichst, dann kacken wir keinen Käse mehr. Das heißt, Adams war ein Eingeweihter. Ja, das heißt, die anderen Sachen, die er in seinen Büchern geschrieben hat, sind auch wahr. Ja, sie sind halt verklausuliert, ne? Also dass du es nicht sofort erkennst. Aber wenn man dem mal auf den Grund geht, dann kommst du halt schon drauf, dass der erkannt hat, wie der Hase läuft. Das ist eine Käsetierverschwörung. Oder das Käsetier kackt halt in dem Fall. Eine Käsetierverschwörung sondergleichen. Ich sag dir. Ist ja furchtbar. Ja. Das habe ich alles gemerkt in der Sekunde, wo ich gesehen habe, dass auf meiner Wurstpackung kein Käsetier drauf war. Mhm. Das ist nicht zu fassen. Die Hinweise sind doch überall. Man muss einfach mal richtig hingucken und sich die entsprechenden Gedanken machen dazu. Ins Internet gucken, da findet man doch auch ganz viel Käse im Internet. Ja. Einfach mal hingucken oder das Fernsehen anmachen. Ganz viel Käse im Internet. Die Welt ist voll von Käse. Und nirgendwo sieht man irgendwie ein Käsetier. Nee. Du musst doch irgendwas. Vielleicht ist Angela Merkel auch ein Käsetier. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist sie halt so käsifiziert, dass sie das gar nicht selber mitkriegt, dass sie ein Käsetier ist. Möglicherweise ist sie auch einfach tatsächlich Käse in Form geschnitzt. Hm. Das heißt, das, was sie, diese Raute, die sie macht mit den Händen, ist eigentlich die Form für den Camembert. Das ist das Zeichen für den Camembert. Genau, diese Raute, diese Fingerraute. Immer. Diese Fingerraute, die sie hat, genau. Also in ihrer Hand werden praktisch die Camembert reingegossen. Ja, genau. Und auch diese Schmelzkäse. Es gibt auch diese, kennst du diese runden Schmelzkäse, oder diese kleinen Stückchen drin sind, diese Achtel oder Sechsel oder was das ist. Das ist das auch. Also alles, was Weichkäse ist, hat diesen... Ja, die das ist quasi ihre Solidaritätsbekundung mit Weichkäse, weil sie selber Weichkäse ist. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist, ich muss mir da jetzt nochmal wieder ein paar Gedanken dazu machen, wahrscheinlich. Also schlaf du mal, ich muss da nochmal echt intensiv drüber nachdenken und vielleicht esse ich gleich noch ein bisschen Käse. Alles klar, lass es dir schmecken. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?